fassen. Eigentlich kannst du's nicht fassen. Eigentlich kannst du's nicht greifen. Es gelingt loszuschleifen, weil du jetzt abhängig bist und brauchst es wie eine Droge. Und es lässt dich nicht los und es hält dich im Schoß des unendlichen Schweifes. Da ist er wieder. Lässt ihn trotzdem ein Trost. Da ist der Weg.